I see a candle in the darkness. A hand comes to lead me away. I kill the car, I've driven too far. Get off the wheel of today. I abandon my station. Transistors tuning in my ears. My life's become my oasis. But I feel a new one so strangely near. This is not who we are. This is not why we're here. This is not who we are. It's becoming so clear. You know, there's so many things I've been trying to say for such a long time, but I just didn't have a place to sit. And every time I worked up the courage of saying, man, the kids screamed, the phone rang, some other kind of bullshit. Then you cry, we just ain't got the time. But it just happened again, just the other day. And someone sat next to me at that exact moment. And I said, come on, baby, let's take a ride. And you said, we're not gonna find another sunny spot. We're not gonna find another place to talk. We just don't know why. We just can't. This is not who we are. This is not why we're here. This is not who we are. Becoming so clear, so clear, so clear, so clear. Make up your mind, it's about time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen an dieser Stelle wie immer zum Sunday Service. Los ging es gerade eben mit Random Wilson. Random, also zufällig ist dieser Name nicht, denn eigentlich heißt er Greg Northup. Hat mal eine Zeit lang in New York gelebt, dort in diversen Bands mitgespielt, inzwischen nach Berlin umgesiedelt und zusammen mit seiner Band Random Wilson and the Bells eine EP veröffentlicht namens Electric Calm. Von da hörten wir den Track Not Who We Are. Heute beim Sunday Service gibt es in der ersten Stunde Musik von Jessica Leah Mayfield. Dann ist Chrissy Hynde dabei von den Pretenders, kennt man sie. Ebenfalls aus, aus Dänemark, Thomas Barfoot mit seinem neuesten Soloalbum. Und es gibt was von The Antlers. Aber erstmal hier für euch die neue Single von Barbarossa, Elevator heißt sie. Thank you. Das war Barbarossa. Da verbirgt sich der in London lebende James Matte. Hatte, ich glaube, 2013 mit Bloodlines sein Debütalbum veröffentlicht. Das neueste Werk steht in den Startlöchern, aber vorher eine EP, die da heißt Elevator, mit 4 Tracks drauf. Titelsong hörten wir gerade eben. Bin gespannt, wie das neueste Album denn werden wird. Diese Woche geht's los mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Medien sind voll davon. Die Fernseher schon rausgerollt auf die Straßen für die Public Viewings in dieser Stadt. Und ja, passend zum Thema hier ein Track von einer Band namens Camon Tigre mit dem Track Fédération Tunisienne de Football. Was immer das heißen mag, meine Sprache ist es nicht, aber der Track auf jeden Fall ziemlich großartig. Es geht ja irgendwie auch um Fußball hier. Tja, wenn er mal die CD-Player loslegen würde. Er mag gerade nicht. Es fängt ja schon mal großartig an, diese Sendung. Ich wechsle mal kurz die Player. Hoffe, dass der zweite denn diese CD hier auch mag. Sieht eigentlich alles ganz gut aus, aber trotzdem will er nicht starten. Ja, so kann es kommen hier, wenn man eine Sendung live macht im Radio. Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ne? Ihr amüsiert euch und mir kommen die Schweißperlen auf der Stirn, wenn nicht sofort hier das richtige Lämpchen leuchtet am Player. Ja, macht's auch nicht. Dann will ich gleich nochmal mein Glück an so einem DJ-Mischpult versuchen und muss schnell was anderes auflegen. Also gibt's jetzt Musik von den Paws. Die haben auf Fat Cat eine Platte veröffentlicht. Das neueste Werk mit dem Titel Youth Culture Forever. Davon mit Irrer Humane, der Titeltrack von den Paws. Answer is yes, then please tell me who won. My heart's still confused. Questions, no answers. The why, when, and where. And who is this bastard that's better than me? Is he a bit more easy to deal with than me and my constant disaster? One should never go back. Fuck with the past. Human error so fast, you'll feel it first. Stop pointing fingers. Have you no manners? We're to blame as if it still matters. Struck down by grief, you see me retreat back into my teen. Goodbye self-esteem. But do you want to know why? Do you know what it's like to sit there in stone watching your best friends die? The one Human. Das war ein Track von den Porth vom Lost Album Youth Culture Forever. Oh, das war nochmal so ein kleiner Tisch. Die Band kommt aus New York und hat ihr zweites Album produzieren lassen von Adam Pearce. Den kennt ihr als Wirbelwind von den Bands wie Mice Parade, Swirlies oder auch diversen anderen, die man irgendwie so kennt, bei denen er mitmischt. Bei Mum war auch mal eine Zeit lang dabei. Und auf jeden Fall hier schönster, eigentlich Schrammelpop von Pause, das eben schon so ein bisschen ruhigere Version. So, jetzt aber die CD, die gerade nicht laufen wollte, in den Allesfresser gepackt. Also wirklich so ein DJ-CD-Player, der wirklich alle Formate nimmt. Und eigentlich ist es wirklich eine richtige reguläre CD-Single hier von Come On Tigre. Und jetzt, wie gesagt, mal zum Fußball-Auftakt der Weltmeisterschaft in Brasilien. Hier ein Track, Fédération Tunisienne de Football. Toller Track, wie ich finde. Eccentric football tale. For art of life to share with you, this rather eccentric football tale. We are light to share. We'll be right back. So, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen bei diesem Track hier von Camon Tigre, eine Band, die aus dem Mittelmeerraum kommt. Aufgrund des Titels würde ich sagen, sie kommen aus Tunesien. Wie gesagt, Fédération Tunisienne de Football, das klingt schon so ein bisschen Tunisien, ne? Tunesisch vielleicht, für mich zumindest als Laie übersetzt. Und ja, die Band hat eine Single veröffentlicht mit nur zwei Stücken drauf. Auch die zweite, den zweiten Track will man gleich nochmal hören hier beim Sunday Service. Es soll im Herbst wohl auch eine richtige LP herauskommen und die Musik hier drauf, so ein bisschen psychedelisch, ganz viel Jazz mit dabei, mit der Bläsersektion und wirklich schön gemacht, das Ganze muss ich sagen. Camon Tigre, hoffentlich bald mehr von dieser Band, hier nochmal mit dem zweiten Track von eben dieser Single, Fan for 20 Years Old Human Being, die Platte übrigens auch selbst veröffentlicht, also ohne Label oder sowas, und drücken die Daumen, dass es vielleicht auch damit dann irgendwann klappt für diese Boys hier. Das waren also nochmal die Herren hier aus dem afrikanischen Raum ums Mittelmeer mit Camon Tigre, so der Name, mit dem Track Fan for 20 Years Old Human Being. Ich schätze auch, das soll ein Fußballer sein. Also das ganze Thema hier von dieser Single mit diesen zwei Tracks ist der Fußball. Und das passt natürlich ganz gut jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Wir bleiben ein bisschen im französischsprachigen Raum. Sabina Skiuba ist eine Dame, Die hat jahrelang zuletzt in New York gelebt und dort mit den Brazilian Girls und deren Elektropop fleißig in ihrer Karriere gearbeitet. Und hat auch als Schauspielerin in diversen Filmen mitgewirkt. Inzwischen ist sie in Paris heimisch geworden, Sabina Sciubba, und hat vor kurzem mit Toujours ihr Debütalbum veröffentlicht, war auch letzte Woche hier Platte der Woche. Darauf klingen die Songs mal ein bisschen nach Velvet Underground, mal einer französischen Pop. Ihre Stimme klingt mal rauchig, lasziv, wie damals bei Nico, mal forsch frankophil. Ob mit diesem Sprach- und Stilmix, also wird Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, sonst irgendwas gesungen, auch die Puristen glücklich werden, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem gibt es hier viele tolle Songs drauf. Der Titeltrack hier zu hören von Sabina Toujours von ihrem Debütalbum. Sabina, die eigentlich Sabina Sciubba heißt, mit dem Track Toujours vom gleichnamigen Album. Da gibt es auch ein ganz witziges Video zu, müsst ihr euch mal im Netz anschauen. Da kriegt man wirklich das Schmunzeln, wie sie auf so einem Esel reitet. Das Ganze so ein bisschen im Comic-Art sozusagen gemacht und so einige Dinge erlebt dabei. Viel erlebt in ihrer Karriere hat auch Chrissy Hynde, Frontfrau der Pretenders, hat in den, weiß ich nicht, 30 Jahren ihrer Karriere wahrscheinlich genauso viele Millionen Platten verkauft. Lange war es still um die Pretenders, ist es auch immer noch, aber Chrissy Hynde lässt aufhorchen mit einem Debütalbum, Stockholm heißt das, hat sie eben dort auch aufgenommen in der schwedischen Hauptstadt natürlich, begleitet im Studio von Björn Itting Idling heißt er, den kennt ihr von Peter, Björn and John, also der Björn von den dreien. Und auch einige Gäste waren dabei, unter anderem Neil Young, höre ich nicht wirklich raus bei den Tracks. Es gibt auch einen dabei, der so ein bisschen Hitpotenzial hat, Dark Sunglasses, hier kommt Chrissy Hynde. Should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving with a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of I'm not throwing the line. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war Thomas Barfoot, den kennt ihr als Mitglied der schwedischen Gruppe, nicht schwedischen, der dänischen Gruppe Who Made Who. Da machen sie ja oder haben eigentlich eher damals Elektronika gemacht mit ziemlich viel Dampf dahinter. Inzwischen machen sie auch eher Band-Kontext-Musik mit richtigen Instrumenten und weniger mit Samplern und Knöpfchen drehen. Thomas Barfoot hat jetzt eine Soloplatte veröffentlicht, sein zweites Werk Love Me heißt dieses und die Songs, muss ich ehrlich sagen, ohne Höhepunkte plätschern so dahin und keine Platte, die man sich wirklich zu Hause großartig anhören muss, muss ich leider sagen. Honey, eben gerade der Track von Thomas Barfoot, einer von vielen Songs, die ein bisschen nichtssagend sind, muss ich an dieser Stelle mal erwähnt werden. The Fellis Brothers, das waren mal drei Brüder. Einer, Simon Fellis, ist schon vor einiger Zeit ausgestiegen. Zu zweit machen sie weiter, aber auch noch mit weiteren Mitstreitern dabei. Insgesamt sind sie zu fünft oder sechst unterwegs. Und mit Favorite Waitress wird gerade eben eine Neuplatte von den Fellis Brothers veröffentlicht. Hier hören wir ihren Track Bird on Broken Wings. Burdon, Broken Wing, das war ein Track von den Fellas Brothers. Einmal zwischendurch haben sie sogar gelacht am Mikrofon, so ganz unterschwellig, fand ich sehr sympathisch. Das Ganze vom neuesten Album Favorite Waitress, auch schon die vierte, fünfte Platte, die Band hier um ja, die beiden Fellas Brüder Ian und James Fellas hier veröffentlichen. Das dritte Werk am Start hat Jessica Lea Mayfield. Das klingt erstaunlicherweise sehr 90er Jahre lastig. Hier ihr Track I Wanna Love You. Ja, da fiepen nochmal so ordentlich die Gitarren aus. I Wanna Love You, das war Jessica Lea Mayfield. Die kommt aus den USA und hat zwei relativ erfolgreiche Alben herausgebracht, produziert von dem Black Keys-Musiker Dan Auerbach. Aber sie war immer so ein bisschen als Indie-Folk-Hippie-Girl verschrien und wurde als dieses ein bisschen wahrgenommen. Das stand ihr wohl so ein bisschen gegen den Strich. Ihr neuestes Werk hat sie deshalb kurzerhand selbst in Nashville produziert und der Sound klingt nicht mehr so Indie-Folk-Hippie-mäßig wie vielleicht vorher, sondern eher ziemlich 90er-lastig nach Indie-Sound der 90er. Eine große Hommage an große Musikerinnen wie vielleicht Tanya Donnelly, Mary Timoney oder auch Kim Deal. Also was den Sound betrifft, kam das auf jeden Fall hin. Hier ein weiterer Track von Jessica Lea Mayfield. Album übrigens heißt Make My Head Sing. Hier ihr Track Pure Stuff. We'll be right back. Gimme Indie Rock, hat damals Lou Barlow von Sabado gesagt. Auch Jessica Leah Mayfield darf sich das gerne eintätowieren lassen. Zumindest auf ihrem neuesten Album kommt das einigermaßen hin. Mit dem Indie Rock, mit den 90er Jahre Indie Rock. Make My Heart Sing heißt das neueste Werk von ihr. Track gerade eben hieß Pure Stuff. Easton Stagger Phillips sind drei Herren, die da wirklich so heißen. Tim Easton, dann Leroy Stagger und Evan Phillips. Die drei haben schon in diversen Formationen und Bands mitgemischt. Zu dritt sind sie auch schon einige Zeit unterwegs. Resolution Road heißt ihr neuestes Album und hier kommt ihr Track Traveler. Shine your light, I'm just a boy. The world is spinning and it's out of control. Too many people with no place to go. Just when you start to think that you're on a roll, you get stranded. I wish that we could go back in time. When we were young and we were feeling all right. Hold you and you'd still be mine for a while. Too many cars, not enough gas. Too many losers that gotta get past. Too many addicts living too fast and going nowhere. She was a poet and a writer of song. Stuck in the middle of a world gone. She could belong, but where was chosen? I wish that we could go back in time. We were young and we were feeling alright. I could hold her and she'd still be mine for a while. Stagger Phillips hörten wir mit dem Track Traveler zu finden auf dem neuesten Album Resolution Road. Bob Moses sind ein Produzentenduo aus Kanada, die diese Woche eine EP veröffentlichen, bevor dann irgendwann im Sommer oder Herbst dann das Debütalbum kommen wird. Hier kommt ihr Track Grace. You say